Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2. 151 an Goethe. Hier endlich die neu verjüngte Hore des 1996. Jahres. Sie nimmt sich munterer und ungleich moderner aus als die alte und mich verdrießt, dass wir nicht gleich anfangs so klug gewesen sind. Für dieses erste Jahr werden die Autoren bei dem weiten Druck noch nichts gewinnen, weil Cotta bei Abschaffung der alten Schrift, bei dem neuen Papier und dem Umschlag neue Kosten gehabt. Es wird also für dieses Jahr, wie er sich ausgebeten, so viel von dem Honorar abgezogen, als das Verhältnis zu dem alten Drucke beträgt. Dass die Abbestellungen beträchtlich sein mochten, ersehe ich sowohl aus dem kleineren Paket, welches an die hiesigen Buchhandlungen an mich eingeschlossen worden, als auch daraus, dass die hiesige Sächsische Post von 4 Exemplarien 2 abbestellte. Wir wollen hoffen, dass dieses Verhältnis nicht durch ganz Deutschland geht. Cottas Klagen sind sehr mäßig und man spürt ihm noch gute Hoffnung an. Hiebei an Kneben eine Hore nebst 15 Louisdor, ein Exemplar an den Herzog und 6 für sie. Beilage an Herdern bitte besorgen zu lassen. Kennen Sie einen Medailleur Abramson in Berlin und haben Sie etwas von seinen Arbeiten gesehen? Er schreibt an mich meiner Zeichnung wegen, um eine Medaille zu machen. Ich möchte aber doch wissen, was an ihm ist. Hier einige Dutzend neue Xenien, die seit heut und gestern in einem Raptus entstanden. Lassen Sie das wandernde Exemplar bald reich ausgestattet wieder zu mir gelangen. Leben Sie recht wohl, den 7. Februar, SCH.